Heinrich Mann, der Untertan. Ein Jahrhundertroman in 19 Folgen. Gelesen von Hans Korte. Ein Podcast von Bayern 2. Eine Dame, die bisher nur immer gesessen hatte, sollte jetzt singen. Im Musikzimmer hatte man sich gruppiert. Dietrich an der Tür zog verstohlen die Uhr. Da hüstelte hinter ihm die Präsidentin. »Ich weiß wohl, lieber Doktor, dass Sie nicht uns und unseren leichten, ich möchte sagen allzu leichten Konversation Ihre Zeit opfern, die so ernsten Pflichten gehört. Mein Mann erwartet Sie. Kommen Sie nur.« Den Finger auf den Lippen ging sie voran, über einen Gang, durch ein leeres Vorzimmer. Ganz leise klopfte sie. Da keine Antwort kam, sah sie ängstlich auf Dietrich, dem auch nicht wohl war. »Ottochen«, versuchte sie zärtlich an die verschlossene Tür geschmiegt. Nach einer Weile des Lauschens erhob sich drinnen die fürchterliche Bassstimme. »Hier ist kein Ottochen! Sag den Schafsköpfen, sie sollen ihren Tee allein saufen!« »Er ist so sehr beschäftigt«, flüsterte Frau von Vulkow, ein wenig bleicher. »Die Schlechtgesinnten untergraben seine Gesundheit. Leider muss ich mich jetzt meinen Gästen widmen. Der Diener soll sie anmelden.« Und sie entschwebte. Dietrich wartete vergeblich auf den Diener, lange Minuten. Dann aber trat der Vulkowsche Hund ein, schritt riesenhaft und voll Verachtung an Dietrich vorbei und kratzte an der Tür. Sofort ertönte es drinnen: »Schnaps, komm rein!« Worauf die Dogge die Tür aufklinkte. Da sie vergaß, sie wieder zu schließen, erlaubte Dietrich, sich mit hineinzuschlüpfen. Herr von Vulkow saß in einer Rauchwolke am Schreibtisch. Er wendete den ungeheuren Rücken her. »Guten Tag, Herr Präsident«, sagte Dietrich mit einem Kratzfuß. »Hallo, quatschst du auch schon, Schnaps?« fragte Vulkow, ohne sich umzusehen. Er faltete ein Papier, zündete langsam eine neue Zigarre an. »Jetzt kommt es«, dachte Dietrich. Aber dann begann Vulkow etwas anderes zu schreiben. Interesse an Dietrich nahm nur der Hund. Offenbar fand er den Gast hier noch weniger am Platz. Seine Verachtung ging in Feindseligkeit über. Mit gefletschten Zähnen beschnupperte er Dietrichs Hose. Fast war es kein Schnuppern mehr. Dietrich tanzte so geräuschlos wie möglich von einem Fuß auf den anderen, und die Dogge knurrte drohend, aber leise, wohl wissend, ihr Herr könnte es sonst nicht weiterkommen lassen. Endlich gelang es Dietrich, zwischen sich und seinen Feind einen Stuhl zu bringen, an den geklammert er sich umherdrehte, bald langsamer, bald schneller und immer auf der Hut vor Schnaps Seitensprüngen. Einmal sah er Vulkow den Kopf ein wenig wenden und glaubte, ihn schmunzeln zu sehen. Dann hatte der Hund genug von dem Spiel, er ging zum Herrn und ließ sich streicheln, und neben Vulkows Stuhl hingelagert, maß er mit kühnen Jägerblicken Dietrich, der sich den Schweiß wischte. »Gemeines Vieh«, dachte Dietrich, und plötzlich wallte es auf in ihm. Empörung und der dicke Qualm verschlugen ihm den Atem. Er dachte mit unterdrücktem Keuchen: »Wer bin ich, dass ich mir das bieten lassen muss? Mein letzter Maschinenmeister lässt sich das von mir nicht bieten. Ich bin Doktor, ich bin Stadtverordneter. Dieser ungebildete Flegel hat mich nötiger als ich ihn.« Alles, was er heute Nachmittag erlebt hatte, nahm den übelsten Sinn an. Man hatte ihn verhöhnt. Der Bengel von Leutland hatte ihm den Rücken geklopft. Diese Kommissköpfe und adligen Puten hatten die ganze Zeit von ihren albernen Angelegenheiten geredet und ihn wie dumm dabei sitzen lassen. Und wer bezahlt die frechen Hungerleider? Wir! Gesinnung und Gefühle, alles stürzte in Dietrichs Brust auf einmal zusammen, und aus den Trümmern schlug wild die Lohe des Hasses. Menschenschinder, Säbelrassler, hochnäsiges Pack, wenn wir mal Schluss machen mit der ganzen Bande. Die Fäuste ballten sich ihm von selbst. In einem Anfall stummer Raserei sah er alles niedergeworfen, zerstoben. Die Herren des Staates, Heer, Beamtentum, alle Machtverbände und sie selbst. Die Macht. die Macht, die über uns hingeht und deren Hufe wir küssen, gegen die wir nichts können, weil wir alle sie lieben, die wir im Blut haben, weil wir die Unterwerfung darin haben. Ein Atom sind wir von ihr, ein verschwindendes Molekül von etwas, das sie ausgespuckt hat. Von der Wand dort, hinter blauen Wolken, sah eisern hernieder ihr bleiches Gesicht, eisern, gesträubt, blitzend. Niedrig, aber in wüster Selbstvergessenheit, hob die Faust. Da knurrte der vulkusche Hund. Unter dem Präsidenten hervor aber kam ein donnerndes Geräusch, ein langhin rollendes Geknatter. Und Niedrig erschrak tief. Er verstand nicht, was dies für ein Anfall gewesen war. Das Gebäude der Ordnung, wieder aufgerichtet in seiner Brust, zitterte nur noch leise. Der Herr Regierungspräsident hatte wichtige Staatsgeschäfte. Man wartete eben, bis er einen bemerkte. Dann bekundete man gute Gesinnung und sorgte für gute Geschäfte. »Na, Doktorchen«, sagte Herr von Vulkow und drehte seinen Sessel herum. »Was ist mit Ihnen los? Sie werden ja der reine Staatsmann. Setzen Sie sich mal auf diesen Ehrenplatz.« »Ich darf mir schmeicheln«, stammelte Dietrich. »Einiges habe ich schon erreicht für die nationale Sache.« Vulkow blies ihm einen mächtigen Rauchkegel ins Gesicht. Dann kam er ihm ganz nahe mit seinen warmblütigen, zynischen Augen und ihrer Mongolenfalte. »Sie haben erstens erreicht, Doktorchen, dass Sie Stadtverordneter geworden sind. Wie, das wollen wir auf sich beruhen lassen. Jedenfalls konnten Sie es brauchen, denn Ihr Geschäft soll ja eine ziemlich faule Karre sein.« Da Dietrich zusammenzuckte, lachte Vulkow dröhnend. »Lassen Sie nur, Sie sind mein Mann!« »Was meinen Sie, was ich da geschrieben habe?« Das große Blatt Papier verschwand unter der Pranke, die er darauf legte. »Da verlange ich vom Minister einen kleinen Piepmatz für einen gewissen Dr. Hässling, in Anerkennung seiner Verdienste um die gute Gesinnung in Netzig.« »So nett haben Sie mich wohl gar nicht gehalten«, setzte er hinzu. Denn Dietrich, mit einer Miene geblendet und wie mit Blödheit geschlagen, machte von seinem Stuhl herab immerfort Verbeugungen. »Ich weiß tatsächlich nicht«, brachte er hervor, »meine bescheidenen Verdienste. Aller Anfang ist schwer«, sagte Vulkow. »Es soll auch nur eine Aufmunterung sein. Ihre Haltung im Prozess Lauer war nicht übel. Na, und Ihr Kaiser hoch in der Kanalisationsdebatte hat die antimonarchische Presse ganz aus dem Häuschen gebracht. Schon an 3 Orten im Lande ist deshalb Anklage wegen Majestätsbeleidigung erhoben. Da müssen wir uns Ihnen wohl erkenntlich zeigen.« Dietrich rief aus: »Mein schönster Lohn ist es, dass der Lokalanzeiger meinen schlicht bürgerlichen Namen vor die allerhöchsten Augen selbst gebracht hat.« »Na, nun nehmen Sie sich meine Zigarre«, schloss Vulkow. Und Dietrich begriff, dass jetzt die Geschäfte kamen. Schon inmitten der Hochgefühle waren ihm Zweifel aufgestiegen, ob Vulkows Gnade vor allem anderen nicht eine ganz besondere Ursache habe. Er sagte versuchsweise: »Für die Bahn nach Ratzenhausen wird die Stadt nun doch wohl den Betrag bewilligen.« Vulkow streckte den Kopf vor. »Ihr Glück! Wir haben sonst ein billigeres Projekt. Darauf wird Netzig überhaupt nicht berührt. Also sorgen Sie dafür, dass die Leute Vernunft annehmen. Unter der Bedingung dürft Ihr dann dem Rittergut Quitzin Euer Licht liefern.« »Das will der Magistrat auch nicht.« Dietrich bat mit den Händen um Nachsicht. »Die Stadt hat Schaden dabei, und Herr von Quitzin zahlt uns keine Steuern. Aber jetzt bin ich Stadtverordneter, und als nationaler Mann, das möchte ich mir ausbitten. Mein Vetter, Herr von Quitzin, baut sich sonst einfach ein Elektrizitätswerk. Das hat er billig. Was glauben Sie? 2 Minister kommen bei ihm zur Jagd. Und dann unterbietet er euch hier in Netzig selbst.« Dietrich richtete sich auf. »Ich bin entschlossen, Herr Präsident, allen Anfeindungen zum Trotz in Netzig das nationale Banner hochzuhalten.« Hierauf mit gedämpfter Stimme: »Einen Feind können wir übrigens loswerden, einen besonders schlimmen, jawohl, den alten Klüsing in Gausenfeld.« »Der?« Vulkow feixte verächtlich. »Der frisst mir aus der Hand. Er liefert Papier für die Kreisblätter.« »Wissen Sie, ob er für schlechte Blätter nicht noch mehr liefert? Darüber, Herr Präsident, verzeihen, bin ich doch wohl besser informiert. Die Netziger Zeitung ist jetzt in nationaler Beziehung zuverlässiger geworden. Und zwar, Diederich nickte gewichtig, seit dem Tage, an dem der alte Klüsing mir, Herr Präsident, einen Teil der Papierlieferungen hat anbieten lassen. Gausenfeld sei überlastet. Natürlich hatte er Angst, dass ich mich an einem nationalen Konkurrenzblatt beteilige. Und vielleicht hatte er auch Angst, eine bedeutsame Pause, dass der Herr Präsident das Papier für die Kreisblätter lieber bei einem nationalen Werk bestellt. Also, Sie liefern jetzt für die Netziger Zeitung. Niemals, Herr Präsident, werde ich meine nationale Gesinnung so sehr verleugnen, dass ich an eine Zeitung liefere, solange noch freisinniges Geld drin ist. Na schön, Wulko stemmte die Fäuste auf die Schenkel. Jetzt brauchen Sie nichts mehr zu sagen. Sie wollen bei der Netziger Zeitung das Ganze. Die Kreisblätter wollen Sie auch. Wahrscheinlich auch die Papierlieferungen für die Regierung. Sonst noch was? Und Diederich sachlich. Herr Präsident, ich bin nicht wie Klüsing. Mit dem Umsturz mache ich keine Geschäfte. Wenn Sie, Herr Präsident, auch als Vorstand der Bibelgesellschaft mein Unternehmen stützen wollten, ich darf sagen, die nationale Sache würde nur gewinnen. Na schön, wiederholte Wulko und zwinkerte. Diederich spielte seinen Trumpf aus. Herr Präsident, unter Klüsing ist Gausenfeld eine Brutstätte des Umsturzes. Bei seinen 800 Arbeitern ist nicht einer dabei, der anders wählt als sozialdemokratisch. Na und bei Ihnen? Diederich schlug sich auf die Brust. Gott ist mein Zeuge, dass ich lieber noch heute die Bude zumache und mit den meinen ins Elend hinausziehe, als dass ich einen einzigen Mann bei mir dulde, von dem ich weiß, er ist nicht kaisertreu. Sehr brauchbare Gesinnung, sagte Wolko. Diederich sah ihn mit blauen Augen an. Ich nehme nur gediente Leute. 40 haben den Krieg mitgemacht. Jugendliche beschäftige ich gar nicht mehr, seit der Geschichte mit dem Arbeiter, den der Wachtposten auf dem Felde der Ehre, wie seiner Majestät festzustellen geruhten, niedergestreckt hat, nachdem der Kerl mit seiner Braut hinter meinen Lumpen... Wolko winkte ab. Ihre Sorge, Doktorchen. Diederich ließ sich seinen Entwurf nicht verderben. Unter meinen Lumpen darf kein Umsturz vorkommen. Mit Ihren Lumpen, ich meine in der Politik, ist es anders. Da können wir den Umsturz brauchen, damit aus den freisinnigen Lumpen weißes, kaisertreues Papier wird. Und er machte eine tief bedeutungsvolle Miene. Wulko schien nicht verblüfft. Er schmunzelte furchtbar. Doktorchen, ich bin auch nicht von gestern. Legen Sie los. Was haben Sie mit Ihrem Maschinenmeister ausgeknobelt? Da er Diederich wanken sah, fuhr Wulko fort. Das ist auch einer von den Altgedienten, wie, Herr Stadtverordneter? Diederich schluckte. Er sah, dass es keinen Umweg mehr gab. Herr Präsident, sagte er mit einem Entschluss und dann leise und hastig, der Mann will in den Reichstag und vom nationalen Standpunkt ist er besser als Heuteufel. Denn erstens werden viele Freisinnige vor Schreck national werden und zweitens kriegen wir, wenn Napoleon Fischer gewählt wird, in Netzig ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Ich habe es schriftlich. Er breitete ein Papier hin vor dem Präsidenten. Wulko las, dann stand er auf, warf den Stuhl mit dem Fuß fort und ging rauchausstoßend durch das Zimmer. Also Kühlemann kratzt ab und von seiner halben Million baut die Stadt kein Säuglingsheim, sondern ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Er blieb stehen. Merken Sie sich das, mein Lieber, in Ihrem eigensten Interesse. Wenn Netzig nachher einen Sozialdemokraten im Reichstag, aber keinen Wilhelm den Großen hat, dann lernen Sie mich kennen. Ich mache Frikassee aus Ihnen. Ich schlag Sie so klein, dass Sie nicht mal mehr im Säuglingsheim Aufnahme finden. Diederich war mitsamt seinem Stuhl zurückgewichen bis an die Wand. Herr Präsident, alles, was ich bin, meine ganze Zukunft, setze ich ein für diese große nationale Sache. Auch mir kann etwas Menschliches passieren. Dann gnade Ihnen Gott, wenn nun Kühlemanns Nierensteine sich doch noch verziehen. Sie haben die Verantwortung. Um meinen Kopf geht es auch. Wulko ließ sich krachend auf seinen Sitz fallen. Er rauchte wütend. Als die Wolken zergingen, hatte er sich aufgeheitert. Was ich Ihnen auf dem Harmoniefest gesagt habe, dabei bleibt es. Dieser Reichstag macht es nicht mehr lange. Arbeiten Sie vor in der Stadt. Helfen Sie mir gegen Buck. Ich helfe Ihnen gegen Klüsing. Herr Präsident... Wulkos Lächeln schuf in Diederich einen Überschwang von Hoffnung. Er konnte nicht an sich halten. wenn Sie es ihn unter der Hand wissen ließen, dass Sie ihm eventuell die Aufträge entziehen. An die große Glocke hängt er es nicht. Das brauchen Sie nicht zu fürchten. Aber er wird seine Anstalten treffen. Vielleicht verhandelt er mit seinem Nachfolger, schloss Vulko. Da musste Diederich aufspringen und seinerseits durch das Zimmer laufen. Wenn Sie wüssten, Herr Präsident, Gausenfeld ist sozusagen eine Maschine mit 1000 Pferdekraft und die steht da und verrostet, weil der Strom fehlt. Ich will sagen, der moderne, großzügige Geist. Den scheinen Sie zu haben, meinte Vulko. Im Dienste der nationalen Sache, beteuerte Diederich. Er kehrte zurück. Das Kaiser-Wilhelm-Denkmalkomitee wird sich glücklich schätzen, wenn es uns gelingen würde, dass Sie so gut sind, Herr Präsident, und bekunden der Sache Ihr geschätztes Interesse durch Annahme des Ehrenvorsitzes. Gemacht, sagte Vulko. Die aufopfernde Tätigkeit seines Herrn Ehrenvorsitzenden wird das Komitee entsprechend zu würdigen wissen. Erklären Sie sich mal näher. In Vulkos Stimme grollte es unheilvoll, aber Diederich bei seiner Angelegenheit überhörte es. Die Idee hat bereits zu gewissen Erörterungen im Schoße des Komitees geführt. Man wünscht, das Denkmal in frequentester Lage zu errichten und mit einem Volkspark zu umgeben, damit nämlich die unlösbare Verbindung von Herrscher und Volk sinnfällig in die Erscheinung tritt. Da haben wir nun im Zentrum der Stadt an ein größeres Grundstück gedacht. Auch die Nachbargebäude wären zu haben. Es ist in der Meisestraße. So. Meisestraße. Vulkos Brauen hatten sich gewitterhaft zusammengezogen. Diederich erschrak, aber es gab kein Halten mehr. Der Gedanke ist aufgetaucht, dass wir uns noch bevor die Stadt der Sache näher tritt, die betreffenden Grundstücke sichern und unbefugten Spekulationen zuvorkommen sollen. Unser Herr Ehrenvorsitzender hätte natürlich das erste Anrecht. Nach diesem Wort wich Diederich zurück. Der Sturm brach los. Herr, für wen halten Sie mich? Bin ich Ihr Geschäftsagent? Das ist unerhört, das war noch nicht da. So ein Kof mich mutet dem königlichen Regierungspräsidenten zu, er soll seine schmutzigen Geschäfte mitmachen. Vulko dröhnte übermenschlich. Er drang mit seiner gewaltigen Körperwärme und mit seinem persönlichen Geruch gegen Diederich vor, der sich rückwärts bewegte. Auch der Hund war aufgestanden und ging kläffend zum Angriff über. Das Zimmer war auf einmal erfüllt von Graus und Getöse. »Sie machen sich einer schweren Beamtenbeleidigung schuldig, Herr«, schrie Vulko. Und Diederich, der hinter sich nach der Tür tastete, hatte nur Vermutungen darüber, wer ihm früher an der Kehle sitzen werde, der Hund oder der Präsident. Seine angstvoll irrenden Augen trafen das bleiche Gesicht, das von der Wand herabdrohte und blitzte. Nun hatte er sie an der Kehle. Die Macht. Vermessen hatte er sich, mit der Macht auf vertrautem Fuß zu verkehren. Das war sein Verderben. Sie brach über ihn herein mit dem Entsetzen eines Weltuntergangs. Die Tür hinter dem Schreibtisch ging auf. Jemand in Polizeiuniform trat ein. Den schlotternden Diederich überraschte er nicht mehr. Vulko war durch die Gegenwart der Uniform auf einen neuen, furchtbaren Gedanken gebracht. »Ich kann Sie augenblicklich verhaften lassen, Sie Jammerprinz, wegen versuchter Beamtenbestechung, wegen Bestechungsversuch an einer Behörde, an der obersten Behörde des Regierungsbezirks. Ich bringe Sie ins Zuchthaus. Ich ruiniere Sie für Ihr Leben.« Auf den Herrn von der Polizei schien dieses jüngste Gericht nicht entfernt den Eindruck zu machen wie auf Diederich. Er legte das Papier, das er brachte, auf den Schreibtisch nieder und verschwand. Übrigens drehte sich auch Vulko plötzlich um. Er zündete seine Zigarre wieder an. Diederich war nicht mehr da für ihn. Und auch Schnaps ließ von ihm ab, als er Luft. Da wagte Diederich es, die Hände zu falten. »Herr Präsident«, flüsterte er wankend. »Herr Präsident, erlauben, Herr Präsident, dass ich feststellen darf, es liegt ein, darf ich feststellen, tief bedauerliches Missverständnis vor. Nie würde ich bei meiner wohlbekannten nationalen Gesinnung, wie könnte ich...« Er wartete, aber niemand bekümmerte sich um ihn. »Wenn ich auf meinen Vorteil sehe«, begann er wieder, um etwas vernehmlicher, »anstatt dass ich immer nur das nationale Interesse im Auge habe, dann wäre ich heute nicht hier, dann wäre ich bei dem Herrn Buck. denn der Herr Buck, jawohl, der hat mir zugemutet, ich soll mein Grundstück an die Stadt verkaufen für das freisinnige Säuglingsheim. Aber das Ansinnen habe ich mit Entrüstung zurückgewiesen und habe den geraden Weg gefunden zu Ihnen, Herr Präsident. Denn besser, habe ich gesagt, das Denkmal Kaiser Wilhelm des Großen im Herzen als das Säuglingsheim in der Tasche, habe ich gesagt. Und sag es auch hier mit lauter Stimme. Da Diederich in der Tat die Stimme erhob, wandte Wulko sich ihm zu. »Sind Sie noch immer da?« fragte er. Und Diederich aufs Neue ersterbend: »Herr Präsident, was wollen Sie noch? Ich kenne Sie überhaupt nicht, habe nie mit Ihnen verhandelt. Herr Präsident, im nationalen Interesse mit Grundstücksspekulanten verhandle ich nicht. Verkaufen Sie Ihr Grundstück und Dalli, nachher können wir reden.« Diederich erblasst, mit dem Gefühl, als werde er an der Wand zerquetscht. »In dem Fall bleibt es bei unseren Bedingungen. Der Orden, der Wink an Klüsing, der Ehrenvorsitz.« Wulko zog eine Grimasse. »Meinetwegen, aber sofort verkaufen.« Diederich rang nach Atem. »Ich bringe das Opfer«, erklärte er. »Denn das Höchste, was der kaisertreue Mann hat, meine kaisertreue Gesinnung, muss über jedem Verdacht stehen.« »Naja«, sagte Wulko, indes Diederich sich zurückzog, stolz auf seinen Abgang, wenn auch beengt durch die Empfindung, dass der Präsident ihn als Bundesgenossen nicht lieber ertrug als er selbst seinen Maschinenmeister. Im Salon fand er Emmy und Magda ganz allein in einem Prachtwerk blätternd. Die Gäste waren fort und auch Frau von Wulko hatte sie verlassen, weil sie sich anziehen musste zur Soiree bei der Frau Oberst von Hafke. »Meine Unterredung mit dem Präsidenten ist für beide Teile durchaus befriedigend verlaufen«, stellte Diederich fest. »Und draußen auf der Straße, da sieht man es, was das heißt, wenn zwei loyale Männer verhandeln. In dem heutigen verjudeten Geschäftsbetrieb kennt man das gar nicht mehr.« Emmy, gleichfalls sehr angeregt, erklärte, dass sie Reitstunden nehmen werde. »Wenn ich dir das Geld gebe«, sagte Diederich, »aber nur der Ordnung wegen, denn er war stolz auf Emmy.« »Hat Leutnant von Brietzen nicht Schwestern?«, bemerkte er. »Du solltest bekannt werden und uns Einladungen verschaffen zur nächsten Soiree der Frau Oberst.« Gerade ging drüben der Oberst vorbei. Diederich sah ihm lange nach. »Ich weiß wohl«, sagte er, »man soll sich nicht umdrehen, aber das ist nun mal das Höchste. Es zieht einen hin.« Dennoch hatte der Vertrag mit Wulko nur seine Sorgen vergrößert. Der handgreiflichen Verpflichtung, sein Haus zu verkaufen, stand nichts gegenüber als Hoffnungen und Aussichten, nebelhafte Aussichten, allzu kühne Hoffnungen. Es fror. Diederich ging am Sonntag in den Stadtpark, wo es schon dunkelte, und auf einem einsamen Pfad begegnete er Wolfgang Buck. »Ich habe mich nun doch entschlossen«, erklärte Buck, »ich gehe zur Bühne.« »Und Ihre bürgerliche Stellung? Und Ihre Heirat?« »Ich habe es versucht, aber das Theater ist vorzuziehen. Es wird dort weniger Komödie gespielt, wissen Sie. Man ist ehrlicher bei der Sache. Auch sind die Weiber schöner.« »Das ist kein Standpunkt«, erwiderte Diederich. Aber Buck war es ernst. »Ich muss zugeben, das Gerücht über Guste und mich hat mir Spaß gemacht. Andererseits, so blödsinnig es ist nun einmal da. Das Mädchen leidet darunter. Ich kann sie nicht länger kompromittieren.« Diederich widmete ihm einen abschätzenden Seitenblick, denn er hatte den Eindruck, Buck nahm das Gerücht zum Vorwand, um sich zu drücken. »Sie werden wohl wissen«, versetzte er streng, »was Sie da anrichten. Ein anderer nimmt sich jetzt natürlich auch nicht mehr leicht. Es gehört schon verdammt viel ritterliche Gesinnung dazu.« Buck bestätigte dies. »Für einen wirklich modernen, großzügigen Mann«, sagte er bedeutungsvoll, »müsste es eine besondere Genugtuung sein, ein Mädchen unter solchen Umständen zu sich hinaufzuziehen und für sie einzutreten. Hier, wo auch Geld ist, würde zweifellos der Edelmut zuletzt das Feld behaupten. Denken Sie an das Gottesgericht im Lohengrin.« »Wieso Lohengrin?« Hierauf antwortete Buck nicht mehr. Da sie das Sachsentor erreicht hatten, ward er unruhig. »Kommen Sie mit hinein?« fragte er. »Wo denn hinein?« »Na, gleich hier, Schweinchenstraße 77. »Ich muss es ihr doch sagen. Sie könnten vielleicht«, da pfiff Diederich durch die Zähne, Sie sind wirklich... Sie haben ihr noch nichts gesagt? Vorher erzählen Sie es in der Stadt umher? Ihre Sache, mein Bester. Aber mich lassen Sie aus dem Spiel. Den Bräuten anderer Leute pflege ich nicht, die Verlobung zu kündigen. Machen Sie eine Ausnahme, Bad Buck. Mir werden Szenen im Leben so schwer. Ich habe Grundsätze, sagte Dieterich. Buck lenkte ein. Sie brauchen nichts zu sagen. Sie sollen mir nur in einer stummen Rolle als moralische Unterstützung dienen. Moralisch? Fragte Dieterich. Als Vertreter sozusagen des verhängnisvollen Gerüchtes. Was wollen Sie damit sagen? Ich scherze. Da sind wir. Kommen Sie. Und Dieterich, betroffen durch Bucks letzte Wendung, ging wortlos mit. Frau Deimchen war ausgegangen und Guste ließ auf sich warten. Buck ging nachzusehen, was sie machte. Endlich kam sie, aber allein. War nicht auch Wolfgang da, fragte sie. Buck war ausgerissen. Das begreife ich nicht, sagte Dieterich. Er hatte doch etwas ganz Dringendes bei Ihnen vor. Hierauf errötete Guste. Dieterich wandte sich der Tür zu. Dann empfehle ich mich auch. Was wollte er denn? Forschte sie. Das kommt bei ihm doch nicht so oft vor, dass er etwas will. Und wozu bringt er sie mit? Das sehe ich auch nicht ein. Ich darf sogar sagen, dass ich es entschieden missbillige, wenn er sich bei einer solchen Gelegenheit Zeugen nimmt. Meine Schuld ist es nicht. Adieu. Aber je verlegener er sie ansah, desto dringender ward sie. »Ich muss ablehnen«, verriet er schließlich, »dass ich mir mit den Angelegenheiten Dritter soll den Mund verbrennen, noch dazu, wenn der Dritte durchgeht und entzieht sich seinen nächstliegenden Verpflichtungen.« Gustes aufgerissene Augen sahen die Worte einzeln aus Dietrichs Mund hervorkommen. Als das Letzte gefallen war, verharrte sie einen Augenblick reglos, und dann warf sie die Hände vor das Gesicht. Sie schluchzte. Man sah ihre Wangen aufquellen und die Tränen ihr durch die Finger rennen. Sie hatte kein Schnupftuch. Dieterich lieh es ihr, betreten durch ihren Schmerz. Schließlich, meinte er, ist ja so viel nicht an ihm verloren. Da aber empörte sich Guste. Das sagen Sie. Sie sind derjenige welcher und haben immer gegen ihn gehetzt. Dass er ausgerechnet Sie muss herschicken, das kommt mir mehr wie sonderbar vor. Wie meinen Sie das bitte? Verlangte Dieterich seinerseits. Sie mussten wohl reichlich so genau wissen wie ich, geehrtes Fräulein, was Sie von dem betreffenden Herrn zu erwarten hatten. Denn wo die Gesinnung schlapp ist, ist alles schlapp. Da sie ihn höhnisch musterte, versetzte er umso strenger. Ich habe Ihnen alles richtig vorausgesagt, weil es Ihnen so passte, erwiderte sie giftig. Und Dieterich mit Ironie. Er hat mich doch selbst angestellt, dass ich seinen Kochtopf sollte umrühren. Und wenn der Kochtopf nicht in braune Lappen eingewickelt gewesen wäre, hätte er ihn schon längst überkochen lassen. Da rang es sich los aus Guste. Haben Sie eine Ahnung? Das ist es ja. Das kann und kann ich ihm nicht verzeihen, dass ihm immer alles wurscht war. Sogar mein Geld. Dieterich war erschüttert. Mit so einem soll man sich nicht einlassen, stellte er fest. Die haben keinen Halt und laufen einem durch die Finger. Er nickte gewichtig. Wem das Geld wurscht ist, der versteht das Leben nicht. Guste lächelte blass. Dann verstehen Sie es glänzend. Das wollen wir hoffen, sagte er. Sie kam näher zu ihm. Durch ihre letzten Tränen blinzelte sie ihn an. Recht haben Sie ja nun behalten. Was meinen Sie wohl, dass ich mir daraus mache? Sie verzog den Mund. Ich habe ihn doch überhaupt nicht geliebt. Bloß auf die Gelegenheit habe ich gewartet, dass ich ihn loswerde. Nun ist er so gemein und geht von selbst. Dann machen wir es ohne ihn, setzte sie hinzu, mit einem verlockenden Blick. Aber Dieterich nahm nur sein Schnupftuch zurück. Für alles andere schien er zu danken. Guste begriff, dass er noch ebenso streng dachte wie damals im Liebeskabinett. Umso demütiger verhielt sie sich. Sie spielen gewiss auf meine Lage an, wo ich nun drin bin. Er lehnte ab. Ich habe nichts gesagt. Guste klagte still. Wenn die Leute Gemeinheiten über mich reden, dafür kann doch ich nicht. Ich auch nicht. Guste senkte den Kopf. Na ja, ich muss es wohl einsehen. So eine wie ich verdient nicht mehr, dass ein wirklich feiner Mann mit ernsten Ansichten vom Leben sie noch nimmt. Und dabei schielte sie von unten nach der Wirkung. Diederich schnaufte. »Es kann auch sein«, begann er und machte eine Pause. Gustav atmete nicht. »Nehmen wir einmal an«, sagte er mit schneidender Betonung, »jemand hat im Gegenteil die allerernstesten Ansichten vom Leben und er empfindet modern und großzügig und im vollen Gefühl der Verantwortlichkeit gegen sich selbst, sowohl als gegen seine künftigen Kinder wie gegen Kaiser und Vaterland, übernimmt er den Schutz des wehrlosen Weibes und zieht es zu sich empor.« Gustes Miene war immer frommer geworden. Sie lehnte die Handflächen aneinander und sah ihn mit schiefem Kopf innig flehend an. Dies schien noch nicht zu genügen. Er verlangte offenbar etwas ganz Besonderes. Und so fiel Guste plumps auf die Knie. Da nahte Diederich ihr gnädig. »So soll es sein«, sagte er und blitzte. Hier trat Frau Deimchen ein. »Nanu«, bemerkte sie, »was ist denn los?« Und Guste mit Geistesgegenwart, »ach Gott, Mutter, wir suchen meinen Ring.« Worauf auch Frau Deimchen sich am Boden niederließ. Diederich wollte nicht zurückstehen. Nach einer Weile stummen Umherkriechens rief Guste, »hat ihn schon.« Sie stand entschlossen auf. »Dass du es nur weißt, Mutter, ich habe mich verändert.« Frau Deimchen, noch außer Atem, begriff nicht sogleich. Guste und Diederich vereinten ihre Anstrengungen, um sie aufzuklären. Schließlich gestand sie, dass sie selbst, weil die Leute nun einmal redeten, an so etwas schon gedacht habe. Wolfgang war sowieso ein bisschen zu miesepetrig, außer er hatte was getrunken. Bloß die Familie. Dagegen kommen Hässlings nicht auf. »Das werde sie sehen«, behauptete Diederich. Und er kündigte an, dass nichts abgemacht sei, solange das Praktische auch nicht stimmte. Die Ausweise über Gustes Mitgift mussten herbei, dann verlangte er Gütergemeinschaft. Und was er nachher mit dem Gelde anfing, da durfte niemand hineinreden. Bei jedem Widerspruch hielt er den Türgriff schon in der Hand. Und jedes Mal sprach Guste leise und angstvoll zu ihrer Mutter, »Soll denn morgen die ganze Stadt sich den Mund verrenken, weil ich den einen los bin?« Und der andere ist auch gleich wieder weg. Als alles stimmte, ward Diederich jovial. Er aß zu Abend mit den Damen und wollte schon ohne lange zu fragen das Dienstmädchen nach dem Verlobungssekt schicken. Dies kränkte Frau Deimchen, denn natürlich hatte sie welchen im Hause, das verlangten die Herren Offiziere, die bei ihr verkehrten. Überhaupt haben sie mehr Glück als Verstand, denn den Herrn Leutnant von Brietzen hätte Guste auch gekriegt. Darauf lachte Diederich wohlgemut. Alles ging gut. Für ihn das viele Geld und der Leutnant von Brietzen für Emmy. Man ward sehr lustig. Bei der zweiten Flasche taumelte das Brautpaar auf seinen Stühlen, immer einer gegen den anderen, ihre Füße waren umeinander gewickelt bis zum Knie und Diederichs Hand beschäftigte sich unten. Drüben drehte Frau Deimchen die Daumen. Plötzlich verursachte Diederich ein donnerndes Geräusch und erklärte sofort, er übernehme dafür die volle Verantwortung. Es sei in aristokratischen Kreisen üblich. Er verkehrte bei Vulkos. Welche Überraschung, als Netzig den Umschwung der Dinge erfuhr. Auf die Erkundigungen der Gratulanten erwiderte Diederich, was er mit den 1,5 Millionen seiner Frau beginnen werde, sei ganz ungewiss. Vielleicht ziehe er nach Berlin. Für großzügige Unternehmungen sei es das Angezeigte. Seine Fabrik jedenfalls denke er bei Gelegenheit zu verkaufen. Die Papierindustrie macht überhaupt eine Krise durch. Diese mitten in Netzig gelegene Klitsche hat in meinen Verhältnissen keinen Sinn mehr. Daheim gab es eitel Sonnenschein. Die Schwestern erhielten ein erhöhtes Taschengeld und seine Mutter gestattete Diederich so viele Rührszenen und Umarmungen, als sie sich irgend wünschen konnte. Ja, er nahm willig ihren Segen entgegen. Guste, so oft sie kam, trat in der Rolle einer Fee auf, die Arme voll Blumen, Bonbons, silbernen Beuteln. An ihrer Seite schien Diederich über Blumen zu wandeln. Die Tage entschwebten himmlisch leicht unter Einkäufen, Sektfrühstücken und den Brautvisiten, einen vornehmen Lohndiener auf dem Bock und drinnen im Wagen die Verlobten anregend miteinander beschäftigt. Die schöne Laune, die mit ihrem Dasein spielte, führte sie eines Abends in den Lohngrin. Die beiden Mütter hatten sich dazu verstehen müssen, zu Hause zu bleiben. Es war der feste Wille des Brautpaares, der Schicklichkeit zum Trotz, allein in einer Proszeniumsloge zu sitzen. Das breite rote Plüschsofa an der Wand, wo man nicht gesehen werden konnte, war eingedrückt und fleckig. Es hatte etwas reizvoll Fragwürdiges. Guste wollte wissen, dass diese Loge eigentlich den Herren Offizieren gehörte und dass sie hier Besuche von Schauspielerinnen empfingen. »Über die Schauspielerinnen sind wir glücklich hinaus«, erklärte Diederich. Und er ließ durchblicken, dass er allerdings bis vor kurzem mit einer gewissen Dame vom Theater, die er natürlich nicht nennen könne. Gustes fieberhafte Fragen wurden rechtzeitig unterbrochen durch das Klopfen des Kapellmeisters. Sie nahmen ihre Plätze ein. »Hänisch ist noch wabbliger geworden«, bemerkte Guste sogleich, und sie nickte nach dem Dirigenten hinab. Er machte auf Diederich einen hochkünstlerischen, wenn auch ungesunden Eindruck. Schwarze, verwirrte Haarsträhnen wippten, indes er mit allen seinen Gliedmaßen den Takt schlug über seinem großen, grauen Gesicht, dessen Fettsäcke mitwippten, und in Frack und Hose wogte es rhythmisch. Im Orchester war großer Betrieb. Dennoch gab Diederich zu verstehen, dass er auf Ouvertüren keinen Wert lege. »Überhaupt«, meinte Guste, »wenn man den Lohengrin in Berlin kannte«, der Vorhang ging auf und schon kicherte sie verachtungsvoll. Gott, die Orttrud! Sie hatte den Schlafrock und ein Frontkorsett. Diederich hielt sich mehr an den König unter der Eiche, der sichtlich die prominenteste Persönlichkeit war. Sein Auftreten wirkte nicht besonders schneidig. Vulko brachte Bass und Vollbart entschieden besser zur Geltung. Aber was er äußerte, war vom nationalen Standpunkt aus zu begrüßen. Des Reiches Ehre zu wahren, ob Ost, ob West, bravo. So oft er das Wort Deutsch sang, reckte er die Hand hinauf, und die Musik bekräftigte es ihrerseits. Auch sonst unterstrich sie einem markig, was man hören sollte. Markig, das war das Wort. Diederich wünschte sich, er hätte zu seiner Rede in der Kanalisationsdebatte eine solche Musik gehabt. Der Heerrufer dagegen stimmte ihn wehmütig, denn er glich aufs Haar dem dicken Delitzsch in all seiner verflossenen Bierehrlichkeit. Infolgedessen sah Diederich die Gesichter der Mannen näher an und fand überall Neuteutonen. Sie hatten größere Bäuche und Bärte bekommen und sich gegen die harte Zeit mit Blech gerüstet, auch schienen nicht alle sich in günstigen Lebensumständen zu befinden. Die Edlen sahen aus wie mittlere Beamte des Mittelalters, mit Ledergesichtern und Knickebeinen, die Unedlen noch weniger glänzend. Aber der Verkehr mit ihnen wäre unzweifelhaft in tadellosen Formen verlaufen. Überhaupt war Diederich gewahr, dass man sich in dieser Oper so gleich wie zu Hause fühlte. Schilde und Schwerter, viel rassendes Blech, kaisertreue Gesinnung, Haar und Heil und hochgehaltene Banner und die deutsche Eiche. Man hätte mitspielen mögen. Diederich hatte den Mund offen und so dummselige Augen, dass Guste heimlich einen Lachkrampf bekam. Jetzt war er soweit. Alle waren soweit. Jetzt konnte Lohengrin kommen. Er kam, funkelte, schickte den Zauberschwan fort, funkelte noch betörender. Mannen, Edle und der König unterlagen alle derselben Verblüffung wie Diederich. Nicht umsonst gab es höhere Mächte. Ja, die allerhöchste Macht verkörperte sich hier. Zauberhaft blitzend. Ob Schwanen- oder Adlerhelm, Elsa wusste wohl, warum sie plumps vor ihm auf die Knie fiel. Diederich seinerseits blitzte Guste an. Ihr verging das Lachen. Auch sie hatte erfahren, wie es war, wenn alle einem verklatschen, und den ersten war man los und konnte sich nirgends mehr sehen lassen und hätte überhaupt wegziehen müssen. Und da kam der Held und Retter und machte sich aus der ganzen Geschichte nichts und nahm einen doch. »So soll es sein«, sagte Diederich und nickte auf die kniefällige Elsa hinab, indes Guste, die Lider gesenkt, in reuevoller Unterwerfung gegen seine Schulter fiel. Das Weitere konnte man an den Fingern abzählen. Telramund machte sich einfach unmöglich. Gegen die Macht unternahm man eben nichts. Zu ihrem Repräsentanten Lohengrin verhielt sich sogar der König höchstens wie ein besserer Bundesfürst. Er sang seinem Vorgesetzten die Siegeshymne mit. Der Hort der guten Gesinnung ward schwungvoll gefeiert, die Umstürzler mochten den deutschen Staub von ihren Pantoffeln schütteln. Der zweite Akt, Gusta aß noch immer sanft hingegeben Pralines, brachte zunächst in erhebender Weise den Gegensatz zur Anschauung zwischen dem glanzvollen, ohne Misston verlaufenden Fest der Gutgesinnten in den vornehm erleuchteten Räumen des Palastes und den beiden dunklen Empörern, die stark heruntergekommen auf dem Pflaster lagen. »Erhebe dich, Genossin meiner Schmach«, meinte Diederich bei passender Gelegenheit selbst schon angewendet zu haben. Er verband Ortrud mit gewissen persönlichen Erinnerungen. Ein ganz gemeines Luder, darüber war nichts zu sagen. Aber irgendwas regte sich in ihm, wenn sie ihren Kerl einwickelte und unter sich hatte. Er träumte. Vor Elsa, der dummen Gans, mit der sie machte, was sie wollte, hatte Ortrud das gewisse Etwas voraus, das die energischen und strengen Damen haben. Elsa, freilich, konnte man heiraten. Er schielte nach Guste. »Es gibt kein Glück, das ohne Reu«, bemerkte Elsa und Diederich zu Guste. »Das wollen wir hoffen.« Den frisch ausgeschlafenen Edlen und Mannen wurde sodann durch den dicken Delisch eröffnet, dass sie dank Gottes Gnade einen neuen Landesfürsten bekommen hatten. Gestern standen sie noch treu und bieder zu Telramund, heute waren sie biedere, treue Untertanen Lohengrins. Sie erlaubten sich keine Meinung und schluckten jede Vorlage. Den Reichstag bringen wir auch noch so weit, gelobte Diederich. Wie aber Ortrud vor Elsa in das Münster treten wollte, empörte sich Guste. »Das hat sie nun nicht nötig, darüber ärgere ich mich immer, wo sie doch nichts mehr hat und überhaupt.« »Jüdische Frechheit«, murmelte Diederich. Übrigens konnte er nicht umhin, Lohengrin, gelinde gesagt, unvorsichtig zu finden, als er es glatt in Elsas Hand legte, ob er seinen Namen verraten und dadurch das ganze Geschäft in Frage stellen sollte oder nicht. So viel durfte man Weibern nicht zumuten. Und wozu? Den Mannen brauchte er nicht erst zu beweisen, dass er trotz dem Nörgler Telramund reine Hände und keinen Fleck auf der Weste habe. Ihre nationale Gesinnung war durchaus unverdächtig. Guste verhieß, im dritten Akt käme das Allerschönste, aber dafür müsse sie durchaus noch Pralines haben. Als man sie hatte, stieg der Hochzeitsmarsch und Diederich sang ihn mit. Die Mannen im Festzuge verloren entschieden ohne Blech und Banner. Auch Lohengrin hätte sich besser nicht im Wams gezeigt. Diederich ward bei seinem Anblick wieder einmal von dem Wert der Uniform durchdrungen. Die Damen waren glücklich fort, mit ihren Stimmen wie saure Milch. Aber der König, er konnte nicht wegfinden von dem Brautpaar, biederte sich an und schien am liebsten als Zuschauer dableiben zu wollen. Diederich, dem der König schon immer zu konziliant gewesen war für diese harte Zeit, nannte ihn jetzt einfach eine Lulpe. Endlich fand er die Tür. Lohengrin und Elsa machten sich auf dem Sofa an die Wonnen, die nur Gott verleiht. Zuerst umschlangen sie sich nur oben, die unteren Körperteile saßen nach Möglichkeit voneinander entfernt. Je mehr sie aber sangen, umso näher rutschten sie heran, wobei ihre Gesichter sich häufig auf Hänisch richteten. Hänisch und sein Orchester schienen ihnen einzuheizen. Es war begreiflich, denn auch Diederich und Guste in ihrer stillen Loge schnauften leise und sahen einander an mit erhitzten Augen. Die Gefühle gingen den Weg der Zauberklänge, die hänisch mit wogenden Gliedern hervorlockte, und die Hände folgten ihnen. Diederich ließ die seine zwischen Gustes Stuhl und ihrem Rücken hinabgleiten, umspannte sie unten und murmelte betört, »Wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, gleich habe ich gesagt, die oder keine.« Aber da wurden sie aus dem Zauberbann gerissen durch einen Zwischenfall, der bestimmt schien, die Kunstfreunde Netzigs noch lange zu beschäftigen. Lohengrin zeigte sein Jägerhemd. Eben stimmte er an, »Atmest du nicht mit mir die süßen Düfte?« Da kam es hinten aus dem Wams hervor, das aufging. Bis Elsa ihn sichtlich erregt zugeknüpft hatte, herrschte im Hause lebhafte Unruhe. Dann erlag es wieder dem Zauberbann. Guste freilich, die sich mit einem Praline verschluckt hatte, stieß auf ein Bedenken. »Wie lange trägt er das Hemd schon? Und überhaupt? Er hat doch nichts mit. Der Schwan ist mit seinem Gepäck abgeschwommen.« Diederich verwies ihr ernstlich das Nachdenken. »Du bist gerade so eine Gans wie Elsa«, stellte er fest. Denn Elsa war im Begriff, sich alles zu verderben. weil sie es nicht lassen konnte, ihren Mann nach seinen politischen Geheimnissen zu fragen. Der Umsturz ward vollends zerschmettert, denn Telramunds feiges Attentat misslang durch Gottes Fügung. Aber die Weiber, dies musste Dietrich sich sagen, wirkten, wenn man ihnen nicht die Kandare fest anzog, eher noch subversiver. Nach der Verwandlung war dies vollends klar. Eiche, Banner, alles nationale Zubehör war wieder da. Und für deutsches Land das deutsche Schwert, so sei des Reiches Kraft bewährt. Bravo. Aber Lohengrin schien nun wirklich entschlossen, sich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. Überall wurde an mir gezweifelt, durfte auch er sagen. Nacheinander klagte er den toten Telramund und die ohnmächtige Elsa an. Da keins von beiden ihm widersprach, hätte er ohne weiteres Recht behalten. Dazu kam aber noch, dass er tatsächlich in der Rangliste oben anstand, denn jetzt gab er sich zu erkennen. Die Nennung seines Namens rief bei der ganzen Versammlung, die noch nie von ihm gehört hatte, eine ungeheure Bewegung hervor. Die Männer konnten sich gar nicht beruhigen. Alles andere schienen sie erwartet zu haben, nur nicht, dass er Lohengrin hieß. Umso dringlicher ersuchten sie den geliebten Herrscher, von dem folgenschweren Schritt der Abdankung diesmal noch abzusehen. Aber Lohengrin blieb heiser und unnahbar. Übrigens wartete schon der Schwan. Eine letzte Frechheit Ortruds brach ihr zur allgemeinen Genugtuung den Hals. Leider deckte gleich darauf auch Elsa das Schlachtfeld, das Lohengrin statt des entzauberten Schwans von einer kräftigen Taube gezogen hinter sich ließ. Dafür war der junge, soeben eingetroffene Gottfried in 3 Tagen der 3. Landesfürst, dem Edle und Mannen, treu und bieder wie immer, ihre Huldigung darbrachten. »Das kommt davon«, bemerkte Dietrich, indes er Guste in den Mantel half. Alle diese Katastrophen, die Wesensäußerungen der Macht waren, hatten ihn erhoben und tief befriedigt. »Wovon kommt es denn?« meinte Guste zum Widersprechen aufgelegt. »Bloß weil sie wissen will, wer er ist? Das kann sie wohl verlangen. Das ist nicht mehr wie anständig.« »Es hat einen höheren Sinn«, erklärte ihr Dietrich streng. »Die Geschichte mit dem Gral, das soll heißen, der allerhöchste Herr ist nächst Gott nur seinem Gewissen verantwortlich. Na und wir wieder ihm. Wenn das Interesse seiner Majestät in Betracht kommt, kannst du machen, was du willst. Ich sage nichts.« Und eventuell, eine Handbewegung gab zu verstehen, dass auch er, in einen derartigen Konflikt gestellt, Guste unbedenklich dahin opfern würde. Dies erboste Guste. »Das ist ja Mord. Wie komme ich dazu, dass ich muss draufgehen, weil Lohengrin ein temperamentloser Hammel ist? Nicht einmal in der Hochzeitsnacht hat Elsa von Ivers gemerkt.« Und Guste rümpfte die Nase wie damals beim Verlassen des Liebeskabinetts, wo auch nichts geschehen war. Auf dem Heimweg versöhnten sich die Verlobten. »Das ist die Kunst, die wir brauchen«, rief Dietrich aus. »Das ist deutsche Kunst.« Denn hier erschienen ihm in Text und Musik alle nationalen Forderungen erfüllt. Empörung war hier dasselbe wie Verbrechen. Das Bestehende, Legitime ward glanzvoll gefeiert, auf Adel und Gottes Gnadentum der höchste Wert gelegt. Und das Volk, ein von den Ereignissen ewig überraschter Chor, schlug sich willig gegen die Feinde seiner Herren. Der kriegerische Unterbau und die mystischen Spitzen, beides war gewahrt. Auch wirkte es bekannt und sympathisch, dass in dieser Schöpfung der schönere und geliebtere Teil der Mann war. »Ich fühl das Herze mir vergehen, schau ich den wonniglichen Mann«, sangen auch die Männer samt dem König. So war denn die Musik an ihrem Teil der männlichen Wonne voll, war heldisch, wenn sie üppig war, und kaisertreu noch in der Brunst. Wer widerstand da? 1000 Aufführungen einer solchen Oper, und es gab niemand mehr, der nicht national war. Dietrich sprach es aus. Das Theater ist auch eine meiner Waffen. Kaum ein Majestätsbeleidigungsprozess konnte die Bürger so gründlich aus dem Schlummer rütteln. Ich habe den Lauer in die Vogtei gebracht. Aber wer den Lohengrin geschrieben hat, vor dem nehm ich den Hut ab. Er schlug ein Zustimmungstelegramm an Wagner vor. Guste musste ihn aufklären, es sei nicht mehr zu machen. Einmal auf so hohem Gedankenflug begriffen, äußerte sich Dietrich über die Kunst im Allgemeinen. Unter den Künsten gab es eine Rangordnung. Die höchste ist die Musik. Daher ist sie die deutsche Kunst. Dann kommt das Drama. »Warum?« fragte Guste. »Weil man es manchmal in Musik setzen kann und weil man es nicht zu lesen braucht und überhaupt.« »Und was kommt dann?« »Die Porträtmalerei natürlich, wegen der Kaiserbilder. Das Übrige ist nicht so wichtig.« »Und der Roman?« »Der ist keine Kunst. Wenigstens Gott sei Dank keine deutsche, sagt schon der Name.«